Schau in dein zu nennen. Doch führt mir klar zu dieser Stund, wie nichts den Freund vom Freund kann trennen. Auf diesen Glauben Glas so hold, trink ich dich aus mit hohem Mute. Klar spiegelt sich die Sterne Gold, Pokal in deinem teuren Blut. Auf und frisch gewandert ins unbekannte Land, zerrissen ach zerrissen ist manches teure Band. Ihr heimatlichen Kreuze, wo ich oft betend lag, ihre Bäume, ach ihr Hügel, wo blickt mir sinnend nach. Noch schläft die weite Erde, kein Vogel weckt den Hain, doch bin ich nicht verlassen, doch bin ich nicht allein. Denn auch auf meinem Herzen trage ich ihr teures Pfarr, ich fühl's und ihren Themen sind ihn nicht mir verwandt, sind ihn nicht mir verwandt. Thank you. was immer mich betrübte, ist, dass ich nur immer stumm tragen kann dich, Herzgeliebte, in des Busens Schmerz hat mich bezwungen, dass ich sang dies kleine Lied, doch von bitterm Leid durchdrungen, das noch keins auf dich geriet. Wärst du nicht heil'ger Abendschein, wärst du nicht sterrerhellte Nacht, du Blütenschmuck, du üppger Hain und du Gebirg voll ernster Pracht. Sang aus Himmel hoch, du Lied aus voller Menschenbrust, wärst du nicht. Ach, was fühlte noch in arger Zeit ein Herz mit Lust. Du so krank geworden? Wer hat es denn gemacht? Kein kühler Hauch aus Norden und keine Sternennacht, kein Schatten unter Bäumen, nicht Glut des Sonnenstrahls, kein Schlummern und kein Träumen im Blütenbett des Tals. Dass ich trag Todeswunden, das ist der Menschen Ton. Natur ließ mich gesunden, sie lassen mich nicht ruhen. Zeit, als ich vertraue.